angenehme Feier auf seinen Gipfeln angestellt. So sage mir, warum denn dir besonders dieser Tag so teuer, so wert und heilig fällt? O Nachteil und Verdruss, soll ich denn eines Weibes Willen in meinem Regiment erfüllen? Mein Müller, mein August, der Pierinnen freut und Lust. Dein Müller, dein August. Und dein Müller, dein August, der Pierinnen freut und Lust, und dein geliebter Sohn. Erlebet die vergnügten Zeiten, da ihm die Ewigkeit sein weiser Name prophezeit. Wohlan! Ich lasse mich bezwingen, euer Wunsch soll euch gelingen.